Die Teilnehmer der 10. Internationalen Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Bücher Pyongyang richteten am 28. September an den verehrten Genossen Kim Jong-un einen Brief mit folgendem Inhalt. Unter Anteilnahme und Zusammenarbeit der Organisationen verschiedener Länder und der internationalen Organisationen fand die 10. Internationale Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Bücher Pyongyang entsprechend ihrem Ziel und ihrer Mission für gemeinsamen Fortschritt in Gedeihen der Menschheit sowie für die Entwicklung der Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den Ländern erfolgreich statt. Besonders fand die internationale Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Bücher Pyongyang im Palast der Wissenschaft und Technologie statt, die als Studienort des ganzen Volkes ausgezeichnet gebaut wurde. Das zeigte die außerordentliche Einsicht seiner Exzellenz Kim Jong-un und die Lebenskraft der Politik der DVK-Regierung für die Gewichtlegung auf die Wissenschaft und Technik anschaulich. Man erweist Kim Jong-un von ganzem Herzen die Dankbarkeit für seine tiefe Anteilnahme und Fürsorge für die Arbeit der Ausstellung. Unter seiner Führung wird die DVK in absehbarer Zeit in die Reihe der Hightech-Nationen der Welt sicher eintreten. Man wird auch künftig durch die internationale Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Bücher Pyongyang den wissenschaftlich-technischen Austausch und Zusammenarbeit weiter aktiv entfalten.